Das war Chelsea Wolf, eine Sängerin aus den USA, aus Sacramento, Kalifornien kommt sie. Hat gerade eben mit Pain is Beautiful ihre neueste Platte rausgebracht. Die vierte dürfte das gewesen sein und davon war der Track Destruction Makes the World Burn Brighter zu hören. Und ihr hört den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim Freien Senderkombinat und auch zu hören bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Und hier geht's weiter natürlich mit den Konzerttipps. Und dann, nachdem ihr euch alle Weihnachten den Bauch vollgeschlagen habt, dürft ihr das Ganze so ein bisschen abtanzen. Und zwar beim Konzert von Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Die Band um ehemalige Superpunk-Mitglieder spielt im Knust am Freitag, den 27. Dezember. Und hier kommt ihr Track Mach mich traurig. Als den Film findest. Ich mag, wie du mich wärmst, immer dann bin ich hier. Ich mag deine Augen, in denen ich mich verliere. Ich mag dich mit viel und mit wenig Make-up. Ich bin ein glücklicher Mann, weil ich dich hab. Ich hoffe, du findest nicht schlimm, dass ich ein bisschen Tristan bin. Denn eine Marotte nenn ich mein Eigen. Zu viel Harmonie kann ich nehmen, nicht dein. Deshalb behandle mich kühl mit möglichst wenig Gefühl, denn ich mag es traurig zu sein. Mach mich traurig heute Nacht, es gibt mir wohlige Schauer von beträchtlicher Dauer. Mach mich traurig heute Nacht, es gibt mir wohlige Schauer von beträchtlicher Dauer. Wenn du und ich mag es, wenn du ein oder zwei zu viel trinkst. Sex mit dir, da muss ich nicht lügen. Bis morgens wie abends, stets ein Vergnügen. Doch eine Marotte nenn ich mein Eigen. Zu viel Harmonie kann ich nehmen, nicht leiden. Deshalb behandle mich kühl mit möglichst wenig Gefühl. Denn ich mag es, traurig zu sein. Mach mich traurig heute Nacht. Es gibt mir wohlige Schauer von beträchtlicher Dauer. Mach mich traurig heute Nacht. Es gibt mir wohlige Schauer von beträchtlicher Dauer. Wenn du mich traurig machst. Bitte sei lieb und lass mich allein oder nimm die auf mich ein, denn aus seltsamem Grund, bestimmt nicht gesund, lieb ich es, traurig zu sein. Mach mich traurig heute Nacht, es gibt mir wohlige Schauer von beträchtlicher Dauer. Mach mich traurig heute Nacht, es gibt mir wohlige Schauer von beträchtlicher Dauer. Wenn du mich traurig machst, wenn du mich traurig machst, wenn du Mach mich traurig. Das waren Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen und die könnt ihr live erleben am Freitag, den 27.12. und zwar im Knust. Und was ein bisschen traurig ist, dass Carsten Friedrichs, der Sänger gerade eben, der hat früher bei diversen Bands mitgespielt, die früher bei dem Label Marsh Marigold unter Vertrag waren. Die Fünf Freunde, die Jesterbells und diversen anderen. Und dieses Label feiert Geburtstag und zwar 25-jähriges, man glaubt es kaum, 25 Jahre Anorak Pop aus Hamburg, aus irgendwo da Sülldorf, Rissen die Ecke. Kopf des Labels ist ein gewisser Oliver Götzl, der hat auch irgendwann mal studiert und hat jetzt einen richtigen Beruf, deshalb ist das Label auch nicht mehr so richtig aktiv, aber seine alte Band Red Letter Day, die wurde jetzt wieder reaktiviert und spielen aus diesem Anlass wieder ein Set. Und ich habe die ganz alte Platte rausgegraben, die ja schon gut 20 Jahre alt sein dürfte und bestimmt ziemlich knistert. Hier kommt Red Letter Day mit A New Beginning. Musik Beginning, das waren Red Letter Day, der Song, gut 20 Jahre alt. Und ob sie auch neues Material haben, das könnt ihr gucken. Die spielen am Freitag, den 27.12. im Nachtasyl, das ist über dem Thalia Theater, wisst ihr hoffentlich alle, und das Ganze im Rahmen des Geburtstages 25 Jahre Marsh Marigold. Neben Red Letter Day treten dort auf auch Bands wie The Legendary Bang, The Soda Stream und Alaska. Letztere hören wir hier mit ihrem Track Kings of the Class. Thank you. the class in 1985. We were the chocolate revenge. We came to take it with us. We fed the masterminds. We killed the fashion race. We were the kings of the class. We came to take it with us. Alaska mit ihrem Track Kings of the Class von einer Compilation Review 3 hieß diese, erschien auch schon vor inzwischen 10 Jahren, wie ich hier gerade sehe, fast 10 Jahren zumindest. Und Alaska auch eine von diversen Bands, die am Freitag im Rahmen von 25 Jahren Marsh Marigold auftreten werden. Im Nachtasyl ebenfalls dabei sind Soda Stream, auch eine Band aus Hamburg, die ganz schöne Musik machen. Hier nochmal von denen auch ein Track und zwar heißt der Serenade. Thank you. Das waren The Soda Stream. Die spielen zusammen mit Red Letter Day, Alaska und The Legendary Bang. Alles vier Bands aus Hamburg oder Hamburg und Umgebung. Am Freitag, den 27. Dezember im Nachtasyl im Jahren von 25 Jahren Marsh Marigold, das Hamburger Pop-Label, feiert Geburtstag. Und das geht gleich weiter mit Sonntag. Auch da nochmal viele Bands von eben diesem Label im Nachtasyl. Und zwar spielen dann Knabenkraut, Les Frères Chocolat, beides auch Bands aus Hamburg. Dann Spy aus Berlin, Gulo, die kommen aus Schweden, und aus Hamburg auch die Honeyheads, eine neuere Popband aus Hamburg, die nicht bei Marsh Marigold unter Vertrag sind, die trotzdem aber wie die Faust aufs Auge dahin passen würden. Die Honeyheads haben gerade eben mit Live at Wimbledon eine Platte rausgebracht, davon hören wir hier den Track Songs of Sealed Lips. Das waren die Honeyheads mit ihrem Song of Sealed Lips, und die spielen am zweiten Feiertag, am zweiten Marsh Marigold Feiertag sozusagen, am Sonntag, den 29.12. im Nachtasyl zusammen mit Knabenkraut, Les Frères Chocolat, Spy und Guyu oder Gulu heißen die. Also 9 Bands an 2 Tagen, Freitag und Sonntag. Das Ganze sicherlich ein altes Klassentreffen mit alten, bekannten Bands und auch neueren. So, dann haben wir im B-Movie, das Jahresausklang-Festival, findet auch jährlich immer zwischen den Jahren statt, wie man so schön sagt, und zwar am Freitag, den 27. spielen dort auf Uri Geller, dann Tulip, die singende Tulpe, und Thorsten Soltau. Und dann geht es weiter am Samstag, den 28. spielen dort Piers Warnicke, Christoph Scherbaum und Gotzoff. Da macht unter anderem auch jetzt Mann mit, den man ja kennt hier von Radio Gagarin. Also Freitag und Samstag Ausklang-Festival im B-Movie für alle Freunde von anderer Musik. Ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Wer mir so auf Ambient Sound steht und auf elektronische Klangmodulation, genau das Richtige. Am Sonntag dann ist Band Begemann und die Befreiung zu Gast im Knust. Ist ja auch dort jedes Jahr zwischen den Jahren sozusagen schon ein Standardauftritt. Hier kommt der Track Sie gehört den Sternen. Auf den Boden starrten, blickte sie nach oben. Alle kontrollierten, was im Nachbarhaus passierte. Doch nicht lang zwickt die Zange irdischer Belange, sie kam ihr nicht bei. Hochgeschickt aufs Zimmer wird der Fluchtplan dann bestimmter. Ich sehe Starters im Schoß den Weltraumatlas und sie schaut auf den Himmel, den dunklen Himmel und fühlt sich endlich frei. Nicht mehr dafür, Leuten zuzuhören, die sich über sie beschweren. Nein, sie hat das hier unten längst überwunden. Sie schwebt über dem Schein. Oh, sie gehört den Stern. Sie bewegt sich in der Schwerelosigkeit. Sie gehört den Sternen. Das war Bernd Biegemann. Den könnt ihr sehen mit seiner Band. Und die Befreiung am Sonntag, den 29.12. Da befreien sie nämlich das Knust. Genau, so ist es. Dann noch für Montag ein Tipp. Der 30. Dezember, da spielen Jar Jar the Cat im Knust. Hier kommt die Band mit Thank You. And I had a ton of problems. A well-dressed bum with empty pockets. And to be honest, I don't know how I got there. One thing just led to the next. They say everything that you do in this life, there's a heaven or hell that you make for yourself. And man, I've learned that again and again. Thought my ship had sailed. I drank myself senseless. Said I was fine, but I never meant it. Then you came to save me, girl. I don't know just how I can thank you. We lay on the couch all day long with the steel band music on the record player, and God only knows what I could have done to deserve you when I'm such a screw up. Commitment, I never been much for. I'm so irresponsible I could win awards. And sometimes I won't call for days. I get so spun out I forget my own name. But as the sun filters in through the cheap bamboo curtains we hung up with tacks, well, I leave you to sleep while I go in and eat frozen pizza for breakfast. Well, I got so lost I barely could think. I'd close down the bars, I'd wander the streets. Then you came to save me, girl. I don't know just how I can thank you. We lay on the couch all day long with the steel band music on the record player, and God only knows what I could have done to deserve you when I'm such a screw up. We'll be right back. Jar Jar, The Cat waren das mit ihrem Track Thank You. Ihr könnt die Band, die so ein bisschen leichten Ska-Einfluss hat, live sehen im Knust, und zwar am Montag, den 30. Dezember. Dann auch schon mal angekündigt, am Montag, den 6.1. gibt es hier beim Sunday-Service den Jahresrückblick, den obligatorischen, und da gibt es wieder 3 Stunden lang das Beste musikalisch aus einem ganzen Jahr für euch destilliert, sozusagen. So, das war's mit den Konzerttipps hier an dieser Stelle. Ich mache wieder mehr Musik und weniger sprechen, weil meine Nase, ihr merkt, es wird immer dichter, und weiter geht's mit M plus A, das sind 2 Typen, relativ jung aus Italien. Michele Ducci und Alessandro Degi Angioli heißen die, haben mit These Days eine Platte aufgenommen, von der wir einen Song hören, und zwar den B-Song. or bad weird? I don't know. I guess I really just don't know. It was a brief encounter on an unknown planet. A strange being standing all alone. Wanna fix my ship? Would you like to hit the void? Oh, is this your ship? This little space toy? Oh, a space liquid humor. My favorite kind. But when I look closer, she's sad inside. Oh, my android. She sheds real tears. She's weird. I think I love you, dear. She bled green blood. I cried, oh, can I have a normal love? Das waren die großartigen Sunny and the Sunsets. Vom Album Antenna to the Afterworld hörten wir den Track Green Blood. Und mit den Farben im Musiktitel geht es auch weiter. Und zwar mit dem Blue Loving Serotonin. Und das ist ein Track von Sebastian Plano. Sebastian Plano ist ein klassisch ausgebildeter Musiker, der aber auch gerne was mit Folk und Tango und mit elektronischer Musik zu tun hat. Das ist aus seinem Album Impetus sehr schön rauszuhören. Wie gesagt, hier der Track Blue Loving Serotonin. Serotonin. Mal Musik hier für Leute, die gerne auch Klavier-Sounds mögen. Das war Piano Interrupted. Davor gab es einen Track von Sebastian Plano und ganz ähnlich von der Machart her gerade eben Piano Interrupted. Das sind zwei Menschen. Zum einen der in London lebende Klavierspieler und Komponist Tom Hodge und dann der elektronische Musiker Franz Kiermann, der kommt aus Frankreich. Und die beiden haben hier als Piano Interrupted eine schöne Platte aufgenommen. The Unified Field heißt diese. Davon war der Track Two or Three Things zu hören. Und hier noch ein weiterer von diesem schönen Album, welches ein bisschen an Leute wie Max Richter und auch Nils Frahm natürlich erinnert. Der Song heißt Lost Coda. Lost Coda, ein Track von Piano Interrupted von dem Album The Unified Field. Wundervolle, ruhige Klaviermusik, auch für Indie-Nerds sicherlich manchmal genau das Richtige. Weiter geht's mit Western Lows, Projekt von Jack Burnside. Hat früher mal bei Bands wie Mezzanine Owls mitgemacht, da ihr so Shoegazer-Sound. Jetzt ist es auch ruhiger geworden bei Western Lows, bei ihrem Album Glacial. Hier ihr Track Tall Glass Church. Scaffold anymore. I was a shadow if I was around. Got a brittle window.